Ich wusste, wie sehr er sich fürchtete vor diesem Tod. Nein, nicht vorm Tod. Vorm Sterben. Dieser Folter. Dem Zerbrechen der Knochen und der Marter, die das Hirn aufbläst wie einen Ball. Er war zu schwach dafür, der Mann. Brauchte Hilfe. Beistand, Trost, damit er durchhalten konnte. Am Kreuz. Ja, darum habe ich es getan, um ihm zu helfen. Judas, sollte er denken, ist einsamer gewesen als ich an diesem Morgen, als er die Schlinge knüpfte. Wie leicht ist mein Tod, sollte er denken, verglichen mit seinem, diesem elenden Krepieren, dem niemand zuschaut, kein Freund, keine Frau. Nicht einmal der Henker. Herrgott, Vater im Himmel, sei nicht ferne von mir, denn die Angst ist nahe und kein Helfer zu sehen. Schau, die Herde der Stiere, ein gewaltiges Getier, hat mich umringt. Ihren Rachen sperren sie auf gegen mich wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leibe wie geschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben. Und die Rotte des Bösen hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Weh, zählen kann ich alle meine Gebeine. Sie aber schauen zu und haben ihre Lust an mir. Herr, errette meine Seele, denn sie ist einsam und ohne Hoffnung aus den Klauen der Löwen und wilden Hunde. Ich rufe dich am Tage und ich schweige nicht in den Nächten, aber du antwortest nicht. Wie lange willst du noch warten? Ich schreie und du bist stumm. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, wir haben das gleiche Gebet gesprochen an jenem Freitag. Ich, der ihm voranging, und er, der mir nachgefolgt ist. Zwei Männer hingen am Balken damals in Jerusalem. Nicht nur einer. Natürlich, da ist noch das Geld. Ich weiß, die 30 Silberlinge, an die ihr zuerst denkt. Seit 2000 Jahren, wenn von mir die Rede ist. Judas, der Jud. Judas, der Schacherer, der seinen Herrn um ein paar Groschen verrät. 30 Silberlinge. Dafür bekam man damals einen ausgedienten Sklaven oder einen Anzug, der schon abgetragen war. 30 Silberlinge. Das war fast ein Nichts. Aber ich nahm sie, ja, ich habe sie eingesteckt. Warum? Sehr einfach, um sie in den Tempel zu werfen, um ein Zeichen zu setzen. Ihr jämmerlichen Bibelleser, werft den Jud in die unterste Hölle und kennt, ihr schönen Christen, nicht einmal die Heilige Schrift. Nein, ihr kennt sie nicht. Hättet ihr sie nämlich studiert, dann wärt ihr auf jenen frommen Propheten gestoßen, Sacharja heißt er, dem die Juden für einen Dienst, nun, was wohl, 30 Silberlinge gaben, um ihn zu demütigen. Sacharja aber war stolz und ein gerechter Mann. Und darum folgte er Jahwes Befehl und warf den Lohn in den Tempel des Herrn. Versteht ihr nun? Sacharja hatte ein Amt, genauso wie ich. Er hatte die Schafe zu hüten. Ich musste das Lamm überliefern. Beide, er und ich, haben Gottes Gebote befolgt. Beide handelten auf seinen Befehl, auch ich. Und um das zu beweisen, habe ich, hört jetzt ganz genau zu, den Schandlohn in den Tempel geworfen und eine Sekunde lang den Schleier gelüftet, der mein Geheimnis verbirgt. Auf, wenn ihr mich verstehen wollt, schlagt nach bei den Propheten. Aber ihr lest ja nicht. Wenn überhaupt, dann das Falsche. 6 Tage vor Ostern kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Es war Abend, man bereitete das Mahl, Martha brachte die Speisen und Lazarus saß mit am Tisch. Maria aber nahm ein Pfund Narde, die sehr kostbar war, und salbte Jesus die Füße. Das ganze Haus duftete nach Narde und Maria trocknete Jesu Füße mit ihren Haaren. Als Judas, einer seiner Schüler, das sah, Judas, Simons Sohn aus Kerjut, der Jesus ausliefern sollte, sagte er, warum hat man diese Salbe nicht verkauft? Sie ist 300 Denare wert. Weshalb hat man sie nicht den Armen gegeben? Aber diese Worte sagte er nicht, weil es ihm um die Armen ging. Was kümmerten Judas die Bettler? Sondern weil er ein Dieb war, ein Kassenverwalter, der die Einlagen beiseite schaffte. Alleweil in den eigenen Beutel damit. Ja, da hast du ganze Sache gemacht, mein frommer Johannes. Respekt, Herr Christenmensch. Der Jud vortrefflich porträtiert. Ein Kassierer, ein Dieb und ein Heuchler bin ich gewesen. Von den Bettlern parliert und dabei nur an den eigenen Säckel gedacht. Judas, der Schuft mit dem Doppelgesicht, nach außen freundlich und drinnen im Schädel ein Teufel. Das Kainskind, das den biederen Schönredner herauskehrt. Getroffen und erledigt, Johannes. Kopf ab, exekutiert. Wie, sagtest du doch, habe unser Herr Jesus gesprochen? Ich habe euch ausgewählt und einer von euch ist der Teufel. Keiner von euch ist verloren, außer dem einen. Weg mit dem Kerl und fortgeschafft. Das nenne ich mir Feindesliebe, Herr Evangelist. Nur immer zu, leer deinen Köcher. Den nächsten Pfeil bitte sehr. Einer von euch wird mich verraten. Der, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er tauchte den Bissen ein und gab ihn Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr der Teufel in ihn. Respekt, Johannes! Wenn du einen erledigen willst, einen wie mich, dann triffst du auch. Dann wird der Jünger in einen Sohn Satans verwandelt und die Oblate in eine Kapsel mit Zyankali. Also ein Dieb. Ein Betrüger. Ein Mann, der aus Geldgier seinen Herrn verrät. Ein Denunziant, den es nicht rührt, um einiger Groschen willen sein Opfer zu foltern. Und trotzdem ein Jünger? Ja, denkt ihr denn nicht nach? Ist zwei und zwei für euch drei? Angenommen, Johannes, der gute Johannes, hat recht mit seiner Behauptung, dass ich ein Teufel war und dass Jesus dies wusste. Ich habe euch ausgewählt und einer von euch ist der Teufel. Dann hättest du, Herr, dich dazu hergegeben, einen Menschen in die Messe laufen zu lassen. Dann wäre kaltblütig ein Mann, ein Unwissender, auserwählt worden, die Dreckarbeit für dich zu tun, mit der Kapsel im Maul. Wenn er recht hätte, dann Evangelist. Nein, nein, das hat er nicht. Du hättest mich doch wohl gewarnt, nicht wahr? Nicht zugelassen, dass ich dein Opfer würde. Schlachtvieh eines Menschen, der doch so friedfertig war. Ich dein Opfer und nicht umgekehrt. Das ist absurd. Sag selbst, wäre das nicht Wahnsinn gewesen, ausgerechnet mich, den Schuft, der im Himmel längst als Dieb erkannt war, zum Kassier zu bestellen, ihn in Versuchung zu führen, grad so, als sei das Vaterunser für dich eine Phrase. Und führe uns nicht in Versuchung. Ist das etwa eine Bitte, die für dich nicht gilt? Logik. Ein bisschen Logik, bitte sehr. Könnt ihr euch wirklich einen Gott vorstellen? Einen Heiland, der um der Erfüllung seines Plans willen einen Menschen zur Sünde verurteilt? Auf, Judas, mein Gesell, und keine Warnung in letzter Stunde? Jesus, meint ihr, sei kein Christ gewesen, sondern eine Art Racheengel, der zusah, wie sich sein Feind in den Stricken verfing. Da fälschte einer Rechnungen und sein Meister ließ den Dingen ihren Lauf. Da hat ein Mensch sich aufgehängt und ausgerechnet er, der selbst für seinen Todfeind betete, ließ ihn allein in der Stunde, da die wilden Hunde ihn hetzten. Jesus von Nazareth, euer Christus? Ein Anatom in Uniform, der zuschaut, wie ein Mensch bei lebendigem Leibe seziert wird? Ja, ist euer Herr denn ein Mörder? Er war es nicht. Er wusste, dass ich einverstanden war. Einverstanden zu tun, was getan werden musste, weil es Gottes Wille war. Ich wusste, dass es eines Menschen bedurfte, um Jesus zu überliefern. Und ich wusste, dass Jesus wusste. Nein. Ich wusste, dass du, Herr, wusstest, er weiß,